Wir bleiben noch beim Film, allerdings kommen wir zum neuen. Noch nicht im Archiv und auch nicht im Museum, sondern ab morgen im Kino. Zwei neue Filme, beide mit einem dokumentarischen Blick. Anke Lewicke ist im Studio. Beginnen wir mit dem neuen Film von Doris Dörrie. Diesmal ein Dokumentarfilm, Dieses schöne Scheißleben. So heißt es, ein Film über eine Seltenheit, nämlich eine Mariachi-Sängerin. Das ist ja eine sehr männerdominierte Angelegenheit, der Gesang von Mariachi, in diesem Fall in Mexiko. Wer ist diese Frau? Wer ist diese Frau? Diese Frau ist eine, würde ich sagen, sehr mutige, tapfere Frau. Und das Gute ist, dass wir sie kennenlernen, bevor sie auf der Bühne steht. Man könnte ja so einen Film über eine Sängerin auch ganz leicht damit anfangen, dass man sie mittendrin sieht und dass sie uns direkt mit ihrer Musik reinzieht. Aber zunächst kriegen wir erstmal ihren Alltag mit. Und der Alltag ist der einer alleinerziehenden Mutter. Sie wird aber doch noch unterstützt von ihrer Mutter. Und dabei kriegen wir schon mit, dass Mariachi Gesänge ja eigentlich von den Männern in Mexiko gesungen werden und dass das sie schon eine Ausnahmeerscheinung ist. Und dann fährt sie dann in einem Bus mit noch weiteren Mariachi-Sängerinnen zu dem ersten Auftritt, den wir dann auch hören. Also man ist mittenmang direkt in dem Leben. Und was ich so ganz interessant finde, wenn man die letzten Doris Dörrie-Filme nimmt, da geht es ja immer um Frauen, die ihr Leben nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Nehmen wir die übergewichtige Friseuse aus dem gleichnamigen Film oder nehmen wir die von Nadja Uhl gespielte Radiotechnikerin, die einfach nicht beziehungsfähig ist. Und hier finden wir auf einmal Frauen, die stehen mitten im Leben eigentlich in einer Männerdomäne. Und Mexiko ist ja eigentlich auch noch viel tradierter, was das Rollenverhältnis betrifft. Und die stehen da trotzdem, ich darf es jetzt mal so sagen, ihre Frau. Hat das denn eine feministische Komponente oder ist sie da einfach in diesen Job reingerutscht, wenn man so will? Nee, das hat durchaus eine feministische Komponente. Also es geht schon diesen Frauen, die diesen Gesang ausüben, darum, eine gewisse Weiblichkeit und auch eine gewisse Frauengeschichte damit einzuschreiben. Ich meine, das ist ja Volksmusik, die eigentlich mehr männlich besetzt ist und sie wollen eben auch die weibliche Perspektive damit reinnehmen und das kriegt man dann auch teilweise in den Liedern mit. Also wenn sie dann singt, ich werde sterben, wo immer ich will und das in der vordersten Front und dann sieht man eben den Alltag. Und dann sieht man eben, dass sie wirklich in armen Gegenden wohnen, dass es auch immer wieder um Drogenkriminalität geht und alles. Also das kommt alles mit rein. Und dann singt sie aber auf einmal wieder, ich bin auch ein Vollblutweib. Also auch diese Komponente kommt mit rein. Aber dann ist es eben nicht die Frau, die vom Mann erobert werden will, sondern das ist dann durchaus auch die Frau, die sich ihren Mann sucht. Und was mich wirklich richtig bewegt hat, man lernt dann auch ältere Mariachi-Sängerinnen kennen. Das ist also auch schon eine längere Tradition und man spürt einfach, dass dieser Beruf für sie auch immer eine wahre Berufung gewesen ist. Das alles, was Sie gerade gesagt haben, erklärt den Titel, glaube ich, auch. Dieses schöne Scheißleben. Ne? Da steht alles so nebeneinander eigentlich. Ne? Genau, aber wenn sie auf der Bühne sind, dann wollen sie eben von ihrem Leben singen und das ist manchmal schön und manchmal traurig, melancholisch, alles. Noch ein Wort dazu, dass Doris Dörrie ja natürlich als Spielfilmregisseurin bekannt ist in Deutschland. Nun als Dokumentaristin spürt man das, dass sie Spielfilmregisseurin ist? An der Ästhetik, an der Art, wie sie die Kamera bewegt? Nee, ich finde, sie tritt wirklich angenehm zurück und gibt die Bühne frei. Und ich habe das Gefühl, dass es eben keine Regieanweisungen gibt, sondern sie wirklich eher begleitet und dass die Frauen sich vor ihrer Kamera eben auch unheimlich sicher fühlen und einfach sie auch selbst sein können. Also da hört man nicht Regieanweisungen. Doris Dörrie also mit ihrer Dokumentation über eine der wenigen Mariachi-Sängerinnen überhaupt. In Mexiko ist sie beheimatet. Dieses schöne Scheißleben, so heißt dieser Film, der morgen am Donnerstag in den deutschen Kinos startet. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, der hat auch zumindest große dokumentarische Anteile. Wie viel, das werden wir gleich klären. Er ist angekündigt als eine Doku-Fiktion, also eine Kombination aus Spielfilm und Dokumentation. Der Kreis heißt dieser Film aus der Schweiz von Stefan Haupt. Und da geht es um das Schwulsein in der Schweiz der 50er Jahre, unter anderem auch mit Dialogen wie diesem. Homosexualität ist in unserem Land nicht strafbar. Haben Sie das vergessen? Nein, aber registrierbar. Nicht strafbar in den 50er Jahren in der Schweiz, immerhin. scheint ja relativ liberal gewesen zu sein, aber man wurde registriert. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt auch für diesen Film, oder? Genau, und darum geht es eben auch in diesem Film. Und zwar geht es um ein Paar, was sich damals in den 50er Jahren kennengelernt hat, über den Kreis, über diese schwulen Organisation. Und die sind tatsächlich immer noch zusammen, und mit Interviews und auch nachgestellten fiktionalen Szenen wird deren sehr bewegte und bewegende Liebesgeschichte nachgestellt. Und es geht eben auch darum, geht man mit dieser Liebe an die Öffentlichkeit in den 50er Jahren oder hält man sie lieber geheim? Und das ist ein Kampf, den die beiden lange mit sich ausgefochten haben, der natürlich auch ein politischer Kampf war. Insofern ist das nicht nur eine private Geschichte. Und tatsächlich ist es dann so gewesen, dass in den 50er Jahren die Polizei, man kann es schon sagen, homosexuellen Razzien abgehalten hat, dass sie in diese Clubs gegangen sind, auch diese Tanzbälle verboten haben. Und der Satz geht dann im Film auch noch weiter: Unsere Liebe ist doch nicht kriminell. Und darum ging es eben diese ganze Zeit damals, dass sie eigentlich über 60 Jahre für ihre Liebe gekämpft haben, für diese Selbstverständlichkeit ihrer Liebe. Das ist ja eine wahre Geschichte. Es ist eine Dokumentation, auch in großen Teilen. Dieses Paar gibt es tatsächlich, das lebt immer noch. Und dann gibt es einen fiktiven Teil. Wie ist das Verhältnis? Wie viel erfährt man über die wahre Geschichte und wie viel ist da, sage ich mal, ästhetisch noch draufgesetzt? Also ich würde sagen, ästhetisch ist da gar nicht viel draufgesetzt. Ich habe das Gefühl, diese fiktionalen oder ich würde sie vielleicht eher nachgestellten Szenen erinnern, setzen eigentlich immer die Berichte, die Interviews weiter, und dann kriegt man eben auch nochmal einfach sowas mit wie der Kreis. Diese Zeitung wurde ja auch heimlich gedruckt. Dann ist man auf einmal unten in den Keller und sieht auch, wie die verbreitet wird. Das durfte ja auch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Dann ist man gleichzeitig wieder bei diesen ausgelassenen Feten von der Kreis. Also ich finde das eigentlich eine sehr ausgewogene Mischung, und ich finde es dann aber auch immer wieder schön, diese beiden alten Männer zu sehen, wie sie jetzt durch ihren Alltag gehen, und dann sieht man sie eben wieder in dem fiktiven Teil als junge Männer, und man bekommt einfach eine Ahnung von diesem Leben und von dem Kampf, aber auch von der unheimlichen Verbundenheit, die die beiden Männer bis heute eben zusammenhält. Anke Lewicke mit zwei neuen Filmen, die morgen starten. Der Kreis, darüber haben wir gerade gesprochen, ein Film von Stefan Haupt über die Schwulen-Emanzipation in der Schweiz, und Dieses schöne Scheißleben, eine Dokumentation über eine der wenigen Mariachi-Sängerinnen und ihr Leben als Musikerin in Mexiko. Ein Film von Doris Dörrie. Beide Filme starten morgen in den deutschen Kinos.